Lübeck, Ende Januar 1945. Ein Zug hielt im Bahnhof von Lübeck. Der Zug war so lang, dass wir in den matschigen Schnee springen mussten, weil der Steig viel kürzer war. Doch endlich waren wir angekommen. Unsere Flucht aus Polen vor der anrückenden Roten Armee war zu Ende. Unter diesen Menschen befanden sich die Frau, die später einmal diese Geschichte erzählen würde, und das Kind, das ihr später einmal dabei zuhören würde. Du lagst warm und geborgen an meinem Körper und schliefst zu dieser frühen Stunde noch. Es war noch dunkel. So dunkel, wie es nur im Kriegswinter dunkel sein konnte, wenn sogar große Städte aus geringer Entfernung kaum zu sehen waren. Achtung! Bitte alle herhören! Ein Kübelwagen war vorgefahren und seine Scheinwerfer blendeten die Lumpenbande, die dort ratlos herumstand. Formieren Sie sich jetzt zu einer Schlange, höchstens 4 nebeneinander, und folgen Sie dem Wagen zu den Notunterkünften. Schwerfällig trotteten die Menschen los. Die Frau mit dem Kind ging mit. Todmüde war sie und hungrig. Dass ich lebte, zählte kaum, denn an Sterben war nicht zu denken. Nur daran, den letzten Gang zu bewältigen. Schritt für Schritt in die neue Heimat. Königreich der Dämmerung. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Steven Uli. Zweiter Teil. Eine neue Heimat. Aber die neue Heimat wollte ihre Zuwanderer nicht. Sie hatte genug mit sich selbst zu tun. Die Insel, auf der Lübeck lag, war wieder zur Festung geworden. Doch nicht gegen die Rote Armee, die schnell wie ein Flächenbrand an den Grenzen des Altreichs zehrte, sondern gegen all das Getier und Gemensch, das vor diesem Brand nach Westen floh. Die Notunterkünfte lagen deshalb draußen vor der Stadt. Dort gab es Gutshöfe mit feuchten Scheunen. Dorthin mussten wir laufen. Endlos lang. Niemand wusste, wo Lübeck überhaupt war, ob wir zu Fuß dorthin gehen würden. Wir fragten uns, wie es sein konnte, dass der Bahnhof von Lübeck so weit von der Stadt entfernt war. Aber man sagte uns nichts und wir folgten den roten Rücklichtern eines Kübelwagens über eine nasse Landstraße. Der Nieselregen durchnässte uns. So lange dauerte dieser Gang, dass es Menschen gab, die liegen blieben. Und Menschen, die plötzlich zu schreien anfingen, dies sei ein Todesmarsch, sie würden uns umbringen. Aber die anderen brachten die Panischen zum Schweigen. Und so gingen wir weiter. Ich sorgte mich, dass du wach werden könntest und ich dich füttern müsste. Wie sollte ich das nur tun? Aber du schliefst einfach immer weiter, als hättest du gemerkt, was vor sich ging, und würdest nun auch durchhalten. Endlich erreichten sie die Scheunen am Rand Lübecks. Erschöpft ließen sie sich in das feuchte, kalte Stroh fallen und fanden ein bisschen Schlaf. Bald nachdem sie wieder aufgewacht waren, sprach sich herum, dass schon viele Tausend gekommen waren und dass sich noch viele Tausend im Anmarsch befanden. Und schon teilten die Insassen der nasskalten Scheune das Gefühl mit den Einwohnern von Lübeck. Sollen die doch woanders hingehen? Hier ist schon alles voll. Doch es gab kein Woanders mehr. Nichts bewegte die Menschen mehr als die Frage nach Nahrung. Die Kinder weinten vor Hunger. Auch du weintest, Lisa. Und ja, ich konnte nichts für dich tun. Wie lange habt ihr in der Scheune gehockt? Monate waren es. Der Winter, der sich schon verabschiedet hatte, kam zurück, als hätte er etwas vergessen. Es schneite, wir saßen fest. Als der Winter endlich doch abzog, flohen die Menschen aus der Scheune ins Freie. Die Gutsbesitzer wollten es verbieten. Sie schickten ihre Zwangsarbeiter, als wären die plötzlich zu Oberzwangsarbeitern befördert worden. Doch die richteten natürlich nichts aus. Nach 3 Tagen kam ein SS-Mann auf einem Fahrrad, um uns in die Scheune zurückzutreiben. Aber er war so jung, fast noch ein Kind, dass auch er nichts ausrichtete. Ihr habt uns das alles eingebrockt! Ihr mit eurem Führer, mit eurem Dünkel, ihr mit eurem Krieg im Osten! Sie bewarfen ihn mit Dreck, buchstäblich, sodass er den Rückzug antrat. Mit hochrotem Kopf floh er auf seinem Drahtesel. Aber dann blieb die Versorgung aus. Ein Tag verging, 2 Tage. Die Kinder begannen wieder zu schreien. Und die Menschen dachten, das sei nun die Rache der SS. Ich hatte solche Angst um dich. Ich wollte nicht damit leben müssen, dass alle, die ich liebte, tot waren. Lieber wollte auch ich tot sein und nichts mehr spüren. Doch spürten sie nicht die Rache der SS, sondern die Folgen des Vormarsches der Engländer, die bald auch zur Scheune kamen, mit Soldaten, Panzern und Lazarettfahrzeugen. Dann wurde alles anders. Die Flucht. Bricha. 5. Juli 1947. Einsteigen! Los! Das Schauspiel der Bricha hatte eine Bühne, lang wieder weg von Berlin nach Marseille. Es hatte mehr Hauptdarsteller als jeder Kinofilm. Als Requisiten dienten 33 Lastwagen, dazu eine Motorrad-Eskorte mit selbstgenähten Polizeiuniformen. Es hatte einen Perez Sarfati, alias William Lloyd. Und William Lloyd hatte Theaterpassierscheine für alle Zonengrenzen. Sowjetische, amerikanische, französische. Er hatte ein gefälschtes Sammelvisum für 500 Auswanderer nach Kolumbien mit angehefteter Namensliste. Schöne französische Namen. Nur hoffentlich gibt es keine Probleme mit den Grenzposten nördlich von Straßburg. Wenn die jüdische Rettungsorganisation die vielen Abramowitsch, Tuschinskis, Ochlowskis, Glaubers, Steins und wie sie alle hießen, hineinmogeln würde nach Frankreich. Wichtig ist, wir müssen am Samstagnachmittag nördlich von Straßburg an der Grenze ankommen. So sah es die Regieanweisung vor. Warum? Samstagnachmittag sind die Grenzposten der Grand Nation ungeduldig. So? Ja, sie wollen ins Wochenende. Und da wird es ihnen vielleicht nicht auffallen, dass sie eine Horde von Schauspielern ins Land lassen. Menschen, die nichts Wirkliches besitzen. Kein echtes Land, keine richtigen Familien, kein wahres Leben. Und die doch so tun, als gäbe es all dies. Als wären sie in offizieller UN-Mission unterwegs. Ja. Sie fuhren durch die Nacht. Anna lag auf einer groben Wolldecke. Neben ihr schlief Simon. Der ganze Boden der Ladefläche war mit Menschen bedeckt. Werden die Russen keinen Ärger machen? Nein, die Sowjets haben ihre Politik geändert. Sie haben einen einfachen, logischen Dreisatz aufgestellt, dessen Schlussfolgerung besagt, viele Juden in Palästina sind gut für die Interessen der UdSSR. Lübeck, 1. Oktober 1960. Lasst uns jetzt nach Meusling fahren. Nachdem Frau Kramer ihrer Ziehtochter von ihrer Ankunft 1945 in Lübeck erzählt hatte, während sie sich in einem Café ein bisschen aufwärmten, blieb es sie nun zur nächsten Station. Der Regen war stärker geworden, sie bestiegen einen Linienbus. Warum Meusling? Du hast noch nie etwas darüber gesagt. Mhm. Frau Kramer hatte genickt, aber nichts erwidert. Als sie ankamen, war es so dunkel, als dämmerte es bereits. Lisa fröstelte unter dem Schirm. Dicht aneinander gedrückt, die junge Frau bei der Alten untergehakt, gingen sie an einer hohen Backsteinmauer entlang, bis zu einem spitzgiebeligen Häuschen. Was ist das? Ein Friedhof. Er war groß. Die Grabsteine standen eng nebeneinander in langen Reihen. Schmale Gassen führten zwischen ihnen hindurch. Davidsterne und hebräische Schriftzeichen waren dort eingemeißelt. Du warst schon einmal hier. Der Friedhof wirkte verwahrlost. Viele Grabsteine waren eingesunken und standen schief. Auf einige Grabsteine waren schwarze Hakenkreuze geschmiert worden. Und was ist hier? Ein Grab. Frau Kramer war unsicher, wo genau es sich befand. So lange war sie nicht hier gewesen. Seit damals, als die junge Frau neben mir gestanden hatte. Mit einem Gesicht, das sie niemals würde vergessen können. Dort ist es. Lisa las den Namen auf einem schmucklosen Grabstein hinter dem kleinen Grab, aber er sagte ihr nichts. Sie las die Jahresdaten. Sie rechnete. Sie blickte ihre Großmutter an. Sie verstand nicht. München, Dezember 1965. Was für ein Buch liest der Vater da? Heinrich beobachtete den Vater. Der Vater saß im Lesezimmer und rauchte eine Pfeife, während er las. Im Schein der Kerzen, die er angezündet hat, sieht Vaters Gesicht aus, als wäre es aus Holz geschnitzt. Heinrich stand hinter dem schweren Vorhang gleich neben dem Fenster und versuchte, vollkommen bewegungslos zu verharren. Gudrun und die Mutter sind in der Küche. Es riecht schon nach Abendessen. Heinrich kniff die Augen zusammen und versuchte, den Titel des Buches zu entziffern. Doch da klappte sein Vater das Buch zusammen und erhob sich. Dann schloss er es in seinem Schreibtisch ein und zog den Schlüssel ab. Jetzt geht Vater sicher in die Küche. Im Gegenteil, er kam genau auf Heinrich zu. Der Junge erstarrte. Der Vater hat die ganze Zeit gewusst, dass ich hier stehe und ihn ausspioniere. Jetzt wird er den Vorhang zurückziehen. Heinrich hielt den Atem an und kniff die Augen zusammen. Als nichts geschah, lugte er vorsichtig hinter seinen Lidern hervor. Ganz dicht vor sich sah er die große Hand des Vaters. Sie umfasste den Blumentopf mit den Zwergrosen, der auf dem Fenstersims stand, und hob ihn hoch. Anschließend schob die linke Hand etwas darunter. Einen kleinen goldenen Schlüssel. Dann setzte die rechte den Blumentopf wieder ab. Otto Kruse entdeckte seinen Sohn nicht. Er wandte sich um, löschte die Kerzen, verließ das Lesezimmer, ohne die Tür zu schließen. Heinrich stand im Dunkeln und fühlte eine große Erleichterung. Heinrich, Essen! Erst als der Gong ertönte und die Mutter nach ihm rief, rührte er sich. Deutsch-französische Grenze bei Kiel, 6. Juli 1947. Jetzt geht's. Die Sonne war schon fast wieder untergegangen, als der Konvoi endlich die französische Grenze erreichte. Alles läuft wie geplant. Die ungeduldigen Soldaten winkten alles durch, was jetzt noch herein wollte. Wir haben es tatsächlich geschafft. Nördlich von Straßburg gab es einen kleinen Bahnhof. Dorthin fuhr der Konvoi. Und dort stand auch der Zug in den Süden. Die Lastwagen hielten im Halbkreis und die Passagiere kletterten erleichtert von den Ladeflächen. Ihr großes Ziel, Deutschland nun endlich hinter sich zu lassen, begann Realität zu werden. Endlich in einem Zug reisen. Endlich nicht mehr wie Vieh oder Ware verfrachtet werden, sondern in einem richtigen Zug für Menschen fahren, die sitzen dürfen, die aus dem Fenster schauen und zur Toilette gehen können, wann immer ihnen danach ist. Draußen flog das sonnige Land vorbei mit seinen lichten Mischwäldern, seinen schmalen Landstraßen, seinen weiß getünchten Häusern, seinen goldenen Feldern. Frankreich ist wie vergessen können. Zu sieb saßen sie im Abteil. Anna, Peretz und ihr nun schon fast zweijähriger Sohn Simon, Sarah, Ruth, Aaron und der alte François. Wir fahren durch Frankreich und es ist fast wie eine Urlaubsreise. So schön, wie eine Reise nur sein kann, wenn man sich nicht verstecken muss. Peretz lächelte und winkte Simon zu. Doch es wirkte unbeholfen und gezwungen auf Anna. Peretz, ich bin wieder schwanger. Was? Peretz öffnete perplex den Mund und fast hätte er gefragt, ob es diesmal von ihm sei. Ja, danke, Freund. Ja, danke. Peretz freute sich mit den anderen. Er schüttelte Hände und erwiderte Umarmungen und war doch allein mit seinen Gründen. Anna ist nun wirklich meine Frau. Einen Moment lang fühlte er sein Herz so weit werden, dass sogar Simon hineinpassen würde. Ja. Doch blieb es bei dem Moment. Straßburg, Mulhouse, Belfort, Besançon. Der Tag schwand hinter den Wipfeln der Bäume, hinter der Krümmung der Erde. Einer nach dem anderen schlief ein. Annas Kopf ruhte an Peretz' Schulter. Er saß am Fenster, hörte das eintönige Rattern des Zuges, sah die schlafenden Gesichter. Trespis, Rue de la Vieille, mitten in der Altstadt von Lyon. Dorthin fuhren sie. Wenn alles gut geht. Peretz machte sich wegen des nächsten Aktes ihrer Reise große Sorgen. Überall Kriegsschiffe im dunkelblauen Meer. Eines in Sichtweite des anderen. Eine schwimmende Kette aus grau gestrichenem Stahl mit Gefechtstürmen und ihren zahllosen Zwillingskanonen. Weit darüber flatterte der Union Jack. Weit dahinter lag Palästina. Die letzten Schiffe der Haganah sind alle abgefangen worden. Die Internierungslager auf Zypern laufen bereits über vor heimatlosen Juden. Und selbst wenn sie durchkämen, was erwartete sie im gelobten Land? Die Araber und wieder die Engländer. Wie wird das nur enden? Lübeck, 1. Oktober 1960. Frau Kramer stand vor dem unscheinbaren Grab auf dem jüdischen Friedhof und weinte leise. Ich hätte viel früher herkommen müssen. Oma, wer liegt hier? Wie sieht das nur aus? Oma! Du warst bei der Beerdigung dabei, Lisa. Du erinnerst dich nicht mehr, weil du noch so klein warst. Aber die Wellblechhallen, in denen wir schliefen, waren nicht winterfest. Sie waren nicht einmal herbstfest. Das Schwitzwasser tropfte herunter und man fror. Oder es war zu warm. Mein Gott, die Kinder hatten es am schwersten. So viele starben. Wieso Wellblechhallen? Die Engländer hatten uns in ein Auffanglager für Flüchtlinge aus dem Osten gebracht. Hierher nach Pöppendorf. Ich dachte, jetzt wird alles gut. Die Engländer kümmern sich um uns. Aber im Herbst mussten wir plötzlich wieder fort. Man sagte uns nur, ihr seid in eurem eigenen Land. Ihr braucht kein Lager mehr. Plötzlich standen wir wieder auf der Straße. Immer mehr Menschen kamen aus dem Osten. Wir irrten draußen umher. Niemand gab uns Essen. Niemand wollte uns aufnehmen. Und dann hörte ich von den Juden, die jetzt an unserer Stelle nach Pöppendorf gebracht wurden. Ein paar tausend. Ich beschloss, alles auf eine Karte zu setzen und zurückzugehen. Und die haben uns aufgenommen? Als ich mit dir auf dem Arm ans Tor kam, dort im Wald, wo wir heute gewesen sind, sagte ich zu dem Wachmann, der auf der anderen Seite stand, dass wir Juden sind. Aber er glaubte mir nicht. Wie sollte er auch? Wir waren so elend, er muss mir angesehen haben, dass ich alles tun würde, um etwas zu essen zu bekommen. Und was geschah dann, Oma? Ich wollte schon wieder gehen. Aber du hattest einen solchen Hunger, du hörtest gar nicht mehr auf zu wimmern. Da habe ich gebrüllt, so laut ich konnte. Wir sind Juden, wir sind Juden, wir sind Juden. Ich brüllte so lange, bis die Menschen im Lager auf uns aufmerksam wurden. Doch die Wachmänner ließen sich nicht erweichen. Doch dann trat eine Frau mit einem kleinen Jungen auf dem Arm aus der Menschenmenge und kam auf uns zu. Vor den Augen der Wachleute öffnete sie das Tor und bat uns herein. München, Januar 1966. Nach 2 Wochen und 3 Tagen hielt Heinrich es nicht länger aus. Mit dem kleinen goldenen Schlüssel stand er vor dem Schreibtisch seines Vaters und öffnete die verriegelte Lade. Leer. Nein, doch nicht. Da. Ganz tief hinten liegt das Buch. Es hatte einen Ledereinband, auf dem nichts geschrieben stand. Heinrich nahm es heraus und blätterte darin. Er erkannte die Handschrift seines Vaters. Er sah Orts- und Datumsangaben. Ein Tagebuch? Er hatte etwas Aufregenderes erwartet. Wahllos und ohne Interesse blätterte er im Tagebuch des Vaters. Aus diesem Grund war ich gezwungen, mein Leben aufs Spiel zu setzen und das Äußerste zu geben. Denn die Lage erforderte rasches Handeln und mutiges Zupacken. Stand ich nun vor der Frage, wie ich weiter vorgehen sollte, angesichts der Übermacht des Feindes. Wenn ich nur nicht in dieser Tarnung gefangen wäre, ich würde alles, stehen und liegen lassen und mich auf die Suche nach ihr begeben. Anna. Hm? Mit dem Nagel des Zeigefingers fuhr Heinrich das letzte Wort nach. Anna. Immer wieder tat er das. Ganz in Gedanken war er versunken, als der Gong und der Ruf der Mutter ihn herausrissen. Hastig legte er das Buch zurück in die Schublade, schloss ab, versteckte den Schlüssel und verließ das Zimmer. Sète an der südfranzösischen Mittelmeerküste, 9. Juli 1947. Euphorie erfasste die Reisenden angesichts des stolzen Schiffes, das die Haganah irgendwo in Amerika gekauft, umgebaut und hierher gefahren hatte, um sie ins gelobte Land zu bringen. Auch Anna vergaß für einen Augenblick ihre eigene Schwere. Für einen Augenblick erschien ihr das Unmögliche, in greifbare Nähe gerückt zu sein. Für einen Augenblick verspürte sie die Hoffnung, dass alles gut werden könnte in ihrem Leben. Welch eine Organisation muss dahinter stecken? Welch eine Kraft und welch ein Glaube an die Zukunft, um das hier möglich zu machen? Um 3 Uhr des nächsten Morgens lief das größte Fluchtschiff, das die Haganah jemals erworben hatte, aus dem Hafen von Sète aus. Lübeck, 1. Oktober 1960. Anna Safati. Oma, lass uns jetzt gehen. Du bist schon ganz durchnässt. Den Rest erzählst du mir zu Hause. Doch Frau Kramer reagierte nicht. In ihrem Kopf war ein anderer Herbst. Ein warmer Herbst, Anfang September 1947. In ihrem Kopf sagte die Frau mit dem kleinen Jungen auf dem Arm: Komm mit, ich weiß, wo ihr bleiben könnt. Mit dir auf dem Arm folgte ich der Frau. Es fühlte sich an, als wären wir endlich zu Hause angekommen. Wie bitte? Das Lager. Wir waren endlich an einen Ort zurückgekehrt, den wir schon kannten. Oma, bitte lass uns jetzt gehen. Noch nicht, Lisa. Noch nicht. Die Frau brachte uns zu einem freien Stockbett, gleich neben dem ihren. Wir haben doch freie Betten. Warum soll diese arme Frau mit ihrem Kind nicht bei uns schlafen? Als sie ihren Jungen absetzte, sah ich, dass sie schwanger war. Sie erinnerte mich an deine Mutter, Lisa. Sie war ungefähr in Margaritas Alter. Aber sie hatte etwas Gebeugtes und Trauriges. Die Frau holte uns etwas zu essen. Kartoffelsuppe. Ich hatte das Gefühl, noch nie etwas so Köstliches gegessen zu haben. Ich musste aufpassen, dass du nicht so hastig isst und nachher alles wieder von dir gibst. Wir bekommen im Lager mehr Kalorien als die deutschen Lagerwärter. Aber vielleicht nicht mehr lange. Wieso? Die Engländer wollen, dass wir uns entscheiden, wo wir leben möchten. In Frankreich oder in Deutschland. Ach, Frankreich ist bestimmt viel besser. Ihr kleiner Junge, Simon, hat sich neben dich gesetzt und sah dir beim Essen zu. Er sah seiner Mutter ähnlich, genau wie du deiner. Ihr beide habt nebeneinander gesessen, als würdet ihr zusammengehören. Aber plötzlich sagte die Frau zu mir: Ihr seid keine Juden, nicht wahr? Nein, ich bin keine Jüdin. Das Mädchen schon. Wir lebten nicht weit von Konin. Eine Tagesreise vielleicht. Von dort ist Lisas Mutter geflohen. Nicht nur, weil sie Jüdin war. Sie hatte einen Deutschen erschossen. In Konin? Er hieß Karl. Wie mein Sohn. Aber an den Nachnamen kann ich mich nicht erinnern. Karl Treitz. Sturmbannführer Karl Treitz. Er diente unter Josef Ranzner. Wie sie? Sie kannten ihn? Am Morgen, bevor er starb, brachten sie einen Polen. Ich putzte gerade die Treppe im Foyer, als sie ihn hereinschubsten. Er nannte sich Piotr. Er behauptete, es gebe noch mehr versteckte Juden in der Kirche, in der sie zuvor schon ein Massaker angerichtet hatten. Treitz wollte es nicht glauben. Aber dann ging er doch mit. Später brachten sie den Sturmbannführer zurück. Es hieß, der Pole hätte ihn in einen Hinterhalt gelockt. Er hatte im Regen gelegen und war ganz schmutzig. Ich musste die Stelle im Foyer putzen, wo sie ihn abgelegt hatten. Und das ist die Tochter der... Sie wollte Mörderin sagen, doch es erschien ihr unpassend. Frau Kramer nickte. Ja, sie heißt Lisa Eisenstein. Anna blickte auf die beiden Kinder, die so traut nebeneinander auf der Pritsche hockten. Simon und Lisa. Ihre Gedanken wanderten zu Josef Ranzner. Und von dort zu ihrer unglücklichen Fahrt mit der President Warfield. Und weiter nach Haifa, wo die englischen Soldaten sie unter Leitung eines jüdischen Offiziers der Royal Navy von Bord gezerrt und mit DDT desinfiziert hatten. Als befürchteten sie, von irgendetwas angesteckt zu werden. Dann machten sich ihre Gedanken auf den Weg zurück nach Frankreich, an Bord eines der drei britischen Kriegsschiffe, deren Decks mit Stacheldraht gesichert waren. Dann 3 Wochen vor Anker in einem französischen Hafen. 3 lange Wochen, in denen wir nicht wussten, was wir tun sollten. Die französische Regierung bot ihnen an, zu bleiben. Sogar Arbeitsgenehmigungen sollten sie erhalten. Wieder Juden unter Goyim sein? Wieder in der Minderheit? Wieder zu Fremden im eigenen Land werden? Wieder vom Hass überrascht? Sie erinnerte sich an den Tag des Ultimatums. Bis morgen 18 Uhr seid ihr von Bord. Sonst geht es zurück nach Deutschland. Mann, Gott ist nicht gnädig. Sie dachte an Peretz, der sich von Bord stahl, um gemeinsam mit Ephraim Frank alias Ernst Caro die Flucht neu zu organisieren. Sie dachte an die Überfahrt nach Hamburg. München, den 13. Januar 1966. Jahrelang habe ich darauf gewartet, dass endlich Gras über alles wächst. Genauso wie meine Vorgesetzten es mir abverlangt haben. Ich habe stillgehalten, um endlich wieder aktiv werden zu können. Doch das Einzige, was hier wächst, ist der Einfluss der Juden auf die öffentliche Meinung. Und der Staat lässt das einfach geschehen. Die Juden fahren uns über den Mund, wo und wie sie wollen. Sie arbeiten emsig daran, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, das uns in unserer Selbstentfaltung lähmt, das uns klein hält. Warum? Weil sie uns fürchten. Weil wir sie die Angst gelehrt haben. Ihre Rache ist nicht offen. Sie bieten uns keinen Kampf an. Sie stacheln die Welt gegen uns auf, wann immer wir es wagen, unsere Meinung frei herauszusagen. Und sie suchen. Überall schnüffelt ihr Mossad herum. Sie suchen uns, die Bewahrer des deutschen Geistes. Sie wollen uns ausrotten, uns mundtot machen, damit wir dieses Land nicht mehr vor ihnen beschützen können, damit am Ende nur Schwächlinge übrig bleiben, Söhnchen, die... Er brach ab. So sehr hatte er seiner Wut freien Lauf gelassen. So fest hatte er seinen Füllfederhalter in die Seiten gedrückt, dass seine Finger zu schwitzen begannen. Immer gilt, die Mitte zu wahren, die Mitte aller Gefühle. Weder übermäßig zu lieben, noch übermäßig zu hassen. Ich darf meine Gelassenheit nicht einbüßen. Was bringt es mir, die Juden in Israel zu hassen, bloß weil sie Jagd auf einen wie Eichmann machen? Bloß weil sie ihn umgebracht haben? Es bestätigt nur, dass die Juden genauso sind, wie der Reichsführer SS sie beschrieben hat. Ich habe auch gar nichts gemein mit einem wie Eichmann. So wie der ausgesehen hat, hätte der doch selbst Jude sein können. Nein, ich hatte mit dem Holocaust nichts zu tun. Ich habe hinter der Front gegen Partisanen gekämpft. Juden habe ich doch nur getötet, wenn sie eine Gefahr für das Reich darstellten. Anna ist der beste Beweis für meine klare ethische Einstellung. Obwohl ich sie ohne weiteres hätte umbringen lassen. Ach was, eigenhändig hätte erdrosseln können, wenn mir danach zumute gewesen wäre, habe ich es dennoch nicht getan. Ganz im Gegenteil. Das Leben habe ich ihr geschenkt. Das Leben und die Freiheit. Er wollte schon aufstehen und das Lesezimmer verlassen. Doch plötzlich dachte er, es sei womöglich eine gute Idee, die Jüdin zu suchen, damit sie seine Aussage bestätigte. Ja, wenn ich es genau betrachte, dann bin ich sogar ihr Retter. Niemand, nicht einmal sie selbst, wird bestreiten können, dass sie höchstwahrscheinlich in Auschwitz gestorben wäre, hätte ich sie nicht davor bewahrt. Sie wird die Wahrheit ans Licht bringen und ich komme endlich heraus aus diesem Versteck. Lübeck, DP Lager Pöppendorf, 1. Oktober 1947. Ich habe Bauchschmerzen. Bald schlug das Wetter um. Es wurde kühler und in den Wellblechhäusern kroch die feuchte Kälte in die Betten der Menschen. Eines Morgens wachte Anna schweißgebadet auf. Sie hatte hohes Fieber. Ihr Unterleib brannte, sie übergab sich mehrmals. Man brachte Anna in die Lazarettbaracke. Ein Holzhaus, wo die Luft nicht so feucht war. Zwei Ärzte untersuchten sie und wechselten Blicke, die Anna nicht sah, aber ich. Und dann? Die Ärzte hatten sie aufgegeben. Die haben schon nach dem Rabbi gerufen. Und sie wäre auch gestorben. Und was hast du dann getan? Ich habe den Rabbi wieder weggeschickt. Dann habe ich Wasser erhitzt und Tücher bereitgelegt. Ich habe an deine Geburt gedacht. Ich habe mir gesagt, denk, es ist Lisa. Du bringst noch einmal Lisa zur Welt. Anna war so schwach. Sie konnte mir kaum helfen. Ich musste herausfinden, wie das Kind lag. Es lag natürlich falsch herum. Also musste ich es drehen. Ich hatte noch nie ein Kind gedreht. Ich habe gedrückt und gedrückt. Aufhören! Aufhören! Aufhören! Wenn ich aufhöre, stirbst du. Ich kann nicht mehr. Die Männer haben sich nicht mehr hereingetraut. Alle hatten Angst. Ich glaube, das ganze Lager war draußen versammelt. Und doch konnte ich nur ein totes Kind zur Welt bringen. Das Kind hier in dem Grab. Ja. Tel Aviv. Wohnung von Peretz' Eltern. 29. November 1947. Afghanistan. Die Stimme wartet, die Menschen warten. Als sie die Stimme wieder meldet, sagt sie nur ein einziges Wort. No. Mehr nicht. Ein Gemurmel hebt unter den Umstehenden an, das sofort wieder verstummt. Argentina. Abstention. Australia. Yes. Jubel kurz und sparsam, denn es geht gleich weiter. Land um Land. Ja. No. Nein, Enthaltung. Das Knistern aus dem Lautsprecher dringt durch die flimmernde Luft. Was, wenn die Mehrheit Nein sagt? Wohin gehen wir dann? Wir haben viel gearbeitet, um dies zu verhindern. Die katholischen Südamerikaner wollen ein internationales Jerusalem, kein jüdisches. Die Stadt muss ein Corpus Separatum sein. Also hat David Ben-Gurion Ja gesagt. Eine ganze Stadt für ihre Stimmen. Nicht irgendeine Stadt, die Stadt der Städte. Die Südamerikaner werden sich enthalten oder für Ja stimmen. Das wiegt die Araber auf, die mit Nein stimmen. Und die Briten, die sich wegen der Araber auf der einen Seite und der Amerikaner auf der anderen enthalten werden. Die USA stimmen mit Ja. Daran besteht kein Zweifel. Belgium? Yes? El Salvador? Abstention? Ethiopia? Abstain? France? Die Stimme aus den Lautsprechern gehört einem Mann, der Trygve Halvdan Lie heißt. Er ist der erste Generalsekretär der UNO. Ich bin froh, dass wir ihn auf unserer Seite haben. 56 UNO-Botschafter sind im Flushing Meadows zusammengekommen. Vater, du weißt, was es bedeutet, wenn die Mehrheit zustimmt. Und Oberst Gershon Sarfati nickt unmerklich. Aber er will nicht darüber sprechen, um seine Frau nicht zu beunruhigen. Schon 25 Jahre und erst 7 Nein-Stimmen. Aber jetzt kommen die Araber. Egypt? No. Iran? No. Von hier sind es nur 100 Kilometer bis Rafah an der ägyptischen Grenze. 130 bis zum Libanon. Wir sind umzingelt. Das war abzusehen. Wo man sich breit macht, gibt es die Probleme. Nicht anderswo. Machen wir uns denn breit? Die Araber empfinden es so. Dann gibt es Krieg. Die Abstimmung am Ende der ersten außerordentlichen Generalversammlung der UNO am 29. November 1947 dauerte höchstens eine Viertelstunde. Man schrieb den 16. Kislev 5708, so lange zählten die Juden schon ihre Jahre. Die Sarfatis standen auf und umarmten sich. Der Oberst stimmte das Lied der Hoffnung an, die Hymne des zukünftigen Landes. Dann machte er sich zusammen mit seinem Sohn Peretz auf den Weg. In Deutschland feierte auch Anna. Vergaß für eine Weile die Trauer ihres von der Fehlgeburt geschwächten Körpers. Sie feierte, indem sie sang, wie alle anderen. Sie versuchte zu lächeln, wie alle anderen. So viel Freude war lange nicht in Pöppendorf, in Berlin-Schlachtensee, in den bayerischen Lagern, die zu den größten in Deutschland gehörten, in den österreichischen Lagern, auf den geheimen Pfaden von der Tschechoslowakei nach Deutschland, in Stettin, wo auch jetzt noch Juden hofften, in den Westen zu kommen. Obwohl es seit der Spaltung der Siegermächte immer schwieriger wurde. Lisa und Shimon standen Hand in Hand im Schnee und wunderten sich über die ausgelassene Stimmung im Lager. Frau Kramer betrachtete die beiden und freute sich an ihrer stillen Gemeinschaft in dieser großen Welt. Die Erde jedoch drehte sich ungerührt weiter. Das Weltenschicksal hatte sich nicht gebessert. Karl Treitz und Margarete Eisenstein blieben weiterhin tot. Josef Ranzner alias Otto Deckert und baldiger Otto Kruse rauchte am 29. November 1947 einsam seine Machorka gegen den Hunger und die sibirische Kälte. In Hatikva, einem Viertel von Tel Aviv, in der Verlängerung der Lewinsky, stellt sich die Haganah unmittelbar nach der Abstimmung dem Angriff einer arabischen Miliz. In Jaffa, dem alten Hafen, leben vor allem Araber. Nach dem Ende der Abstimmung gehen Fensterscheiben zu hoch, raffen Menschen ihre Haben zusammen und flüchten mit Eselskarren auf Motorrädern in kleinen Bussen aus dem neu entstandenen Land. Manche sagen später, die Araber hätten bloß Angst gehabt. Andere sagen, sie seien vertrieben worden. Menschen sterben an dem Tag, als Israel noch einmal zur Welt kommt. Häuser stehen plötzlich leer, Felder werden nicht mehr bewirtschaftet, Geschäfte bleiben geschlossen. Niemand weiß, welche Gesetze in Kraft getreten sind. Blind werden sie befolgt. Lübeck, April 1966. Wo wirst du denn wohnen? Ist das auch sicher? Natürlich, Oma. Oh, man hört so viel von dort. Sogar in den großen Städten soll es gefährlich sein. Versprich mir, dass du mich anrufst. Ja. Ja. Der Zug war schon eingefahren. Eine bullige rote Diesellok, hinter ihr die lange Reihe der Waggons. Sie umarmten sich. Pass gut auf dich auf. Das werde ich. Du bist alles, was ich noch habe. Nein, Oma. Doch, Lisa. Alles. Dann ließ sie das Kind von Margarita Eisenstein los. Und es wandte sich ab und stieg die schmalen Eisenstufen hinauf mit seinem Gepäck. Lisa verschwand im Zug und tauchte kurze Zeit später an einem der Fenster wieder auf. Sie zog es mit Mühe herunter, lehnte sich mit den Armen darauf. Die beiden Frauen lächelten einander zu. Dies also ist der Abschied. Eigentlich sollte ich inzwischen daran gewöhnt sein. Aber was soll ich jetzt noch hier? Oma! Ja, Lisa! Der Zug fuhr langsam an. Die beiden Frauen winkten. Eine leichte Linkskurve. Und schon war Lisa nicht mehr zu sehen. München, 1. September 1974. Heinrich griff nach dem Beutel, den er vorbereitet hatte, verließ sein Zimmer, durchquerte den Flur und betrat die Küche. Dort saß seine Mutter und strahlte ihn genauso an, wie er es erwartet hatte. Neben ihr saß der Vater. Zum Geburtstag viel Glück. Seriös, ernst, würdevoll. Charakterkopf. Ein dreckiger Lebenslügner. Heinrich betrachtete den Marmorkuchen mit den 18 Kerzen. Die Geburtstagspakete. Den gedeckten Frühstückstisch. Das von der Mutter selbst gehäkelte blaue Häubchen auf meinem Frühstücksei. Die Mutter blickte auffordernd zum Kuchen. Heinrich seufzte und beugte sich vor. Er holte tief Luft und blies die Kerzen aus. Als sei ich immer noch 9 Jahre alt. Auch sie arbeitet beständig an der Tarnung. Unserer Tarnung vor uns selbst. Nun öffne deine Geschenke. Ich habe auch ein Geschenk für euch. Heinrich griff in den Beutel, holte ein Päckchen hervor, reichte es dem Vater. Danke, Heinrich. Oh, eingewickelt in rotes Geschenkpapier. Der Vater zögerte, blickte forschend zu seinem Sohn, riss langsam das Geschenkpapier auf. Heinrich verließ die Küche und holte seine Koffer. Als er wieder die Küche passierte, sah er seinen Vater verdattert auf sein eigenes Tagebuch starren. Hafen von Tel Aviv, 15. Mai 1948. Die zweite Ankunft. 6. Jahr, 5708. Schabbat. Peretz stand am Kai und blickte hinauf zu dem Schiff. Er sah die zwei schlanken Masten, er sah die Menschen an Bord, er wusste... Nicht mehr als 250. Er dachte an die President Warfield mit ihren vielen tausend Passagieren. Die Orchidee nimmt sich dagegen wie ein Fischerboot aus. Die Gegenwart ist halt bescheidener. Doch das Schiff war angekommen und es gab keine Briten mehr dort draußen auf hoher See. Sie waren jetzt komplett mit ihrem Abzug beschäftigt. Der alte Feind geht, der neue ist bereits im Land. Peretz' Augen suchten die Menge ab, doch er fand Anna nicht. Anna, ohne unsere Tochter, die jetzt in einem Grab in Deutschland liegt. Die Menschen, die von Bord kamen, sahen erschöpft und froh aus. In die Wartenden kam Bewegung. Alle drängten hin zu den Ankömmlingen. Menschen fielen einander um den Hals. Manche schrien vor Freude. Manche weinten, manche waren stumm oder gefasst. Peretz Augen suchten, aber sie fanden nicht. Und wenn sie nicht an Bord gegangen ist? Wenn die Informationen falsch waren? Wenn sie sich anders entschieden hat? Immer mehr Menschen kamen an Land. Sie trugen Koffer und Taschen, kleine Kinder und Babys. Menschen, die Peretz nicht kannte. Aber Juden, neue Staatsbürger für Israel. Nichts Wichtigeres gibt es. Halt dich daran fest, Peretz. Alles andere ist zweitrangig. Da sah er eine Frau das Falle Reb herunterkommen. Sie sah älter aus, als er sie in Erinnerung hatte. Älter und zerbrechlicher. Sie hielt sich links und rechts an der Reling fest. Sie ging mit unsicheren Schritten. Ein Bild tauchte in seinem Kopf auf. Anna, die selbstsicher aus dem Wald schreitet. Und ich mit dem Blechtrichter in der Hand. Wie viel Zeit ist seitdem vergangen? 3 Jahre. 3 unendlich lange Jahre. Dahinter Shimon an der Hand der Mutter. Shimon mit tapsigen Schrittchen, den Blick auf den abschüssigen Boden gerichtet. Groß ist er geworden. Mein Sohn. Die Umarmung, der Kuss. Shimon, der nicht auf den Arm seines Vaters fiel. Um sich herum die Stadt, das Meer und irgendwo weiter weg, dort, wo der Blick nicht hinreicht, der Krieg. Jetzt sind wir angekommen. Shimon! Komm her und sag deinem Vater guten Tag. Lass ihn. Er wird sich schon wieder an mich gewöhnen. Und? Wie ist es seit der Gründung? Ja, wir sind im Krieg. Wenn wir Pech haben, trennen sie den Süden vom Zentrum ab, den Norden auch. Überall stehen feindliche Truppen im Land. Ich muss heute noch weg. Zurück zu meiner Einheit. Ja. Ich bringe euch erstmal zu meinen Eltern. Gut. Anna ließ das alles geschehen. Sie umarmte, als umarmt werden musste. Sie küsste, als geküsst werden musste. Nur ihr Kopf blieb ein Hochsicherheitstrakt, den niemand betreten durfte, den sie niemals verließ. Tel Aviv, Mai 1966. Kramer? Ja, Lisa Kramer. So stand es in dem dunkelgrünen Reisepass, den Lisa der israelischen Grenzbeamtin hinhielt. Da steht jüdisch. Ja. Lisa war stolz darauf, dass sie zumindest das durchgesetzt hatte. Die tun das noch immer? Nein, ich habe darum gebeten. Sie? Lisa nickte. Die Soldatin zuckte mit den Schultern. Was haben Sie in Israel vor? Vielleicht bleibe ich. Jetzt sah die Frau sie an. Ganz sicher werden Sie Israel lieben. München, Oktober 1974. Heinrich lernte Lena bei Ronny kennen. Lena wirkte auf Heinrich so unwirklich und überirdisch, dass er den ganzen Abend nicht aufhören konnte, sie zu beobachten. Währenddessen betrank er sich zum ersten Mal in seinem Leben. So schön, um wahr zu sein. Der Rum in deinem Glas? Nein, du. Am nächsten Tag erwachte Heinrich in einem fremden Bett. Er drehte sich um. Neben ihm schlief Lena. Überrascht stellte er fest, dass er vollkommen nackt war. Draußen stand die Sonne hoch am Himmel. Durch das offene Fenster wehte eine frische Brise herein. Lena erwachte. Sie wandte sich um und lächelte ihn verschlafen an. Na, du falscher Kruse. Hast du sehr schön auf Trab gehalten letzte Nacht. Ich kann mich an nichts erinnern. An gar nichts? Nein. Du Spinner. Hab ich geredet? Ja. Viel? Kann man so sagen. Was habe ich denn erzählt? Lena schüttelte den Kopf, doch bevor Heinrich etwas sagen konnte, gab sie ihm einen Kuss. Tel Aviv, 26. Mai 1966. Liebe Oma, seit meiner Ankunft ist eine Woche vergangen. Die letzten Tage bin ich durch Tel Aviv spaziert. Der Name der Stadt bedeutet Frühlingshügel. Tel Aviv gefällt mir. Ich mag die hellen Farben und die Häuser. Und erst die Menschen. Sie sind nicht leise und verdruckst wie bei uns. Sie reden laut und gestikulieren. Es stört sie nicht im geringsten, ob ihnen andere Leute zuhören. Im Gegenteil, wenn man stehen bleibt, dann schauen sie einen sofort an und schon ist man mitten im Gespräch. Das Hebräisch klingt so schön. Schade, dass ich nichts verstehe. Heute Morgen habe ich zum ersten Mal etwas für meine Mission unternommen. Ich habe im Telefonbuch von Tel Aviv nachgeschlagen. Aber entweder sie wohnen nicht in der Stadt oder es ist wie bei uns und sie haben sich austragen lassen. Meine Gastmutter Nili hat mir gesagt, dass es in Jerusalem ein Staatsarchiv gibt, in dem Personendaten noch aus der Zeit der Osmanen und des britischen Mandats vorhanden sind und sämtliche Daten von den Einwanderern seit der Staatsgründung. Wenn nicht noch etwas Überraschendes geschieht, werde ich wohl dorthin fahren müssen. Aber das wollte ich ja sowieso. Liebe Oma, ich hoffe, du verstehst, wie wichtig diese Reise für mich ist. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben ist eine Vorbereitung darauf gewesen. Deine Lisa. München, April 1975. Dabei hatte alles so gut angefangen. Doch die Arbeit für Gehlens Behörde hatte Josef Ranzner alias Otto Kruse keine Erfüllung gebracht. Doch die neue Stelle fühlt sich nur an wie eine Ersatzdroge. Seine Tarnung war nicht mehr sicher. Wer weiß, wem Heinrich alles von mir erzählt. Die Vorstellung, von der Polizei aus seinem durchschnittlichen Alltag, aus seiner durchschnittlichen Ehe abgeführt zu werden. Womöglich von Juden entführt und in Israel vor Gericht gestellt zu werden. Grauste ihn. Josef Ranzner fühlte sich wie ein Tier im Käfig. Er konnte nicht entkommen. Er konnte nicht einfach verschwinden und noch einmal anderswo von vorn beginnen. Diesmal konnte er nichts tun. Aber ich habe doch bezahlt. Ich habe bezahlt. Mit Hunger, Kälte und harter Arbeit. Josef Ranzner fühlte ein Pathos in sich, das er lange für verloren gehalten hatte. Was habe ich denn getan, außer meinem Land zu dienen? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Stets habe ich meine Pflicht erfüllt. Stets mit äußerster Gewissenhaftigkeit gehandelt. Nicht ein einziges Mal habe ich persönliche Interessen über nationale Belange gestellt. Anna tauchte vor seinen Augen auf, schmal und deutlich und unvergänglich. Er presste seine Handballen gegen die Schläfen. Immer du! Geh weg! Verschwinde! Lass mich in Frieden, du jüdische Hure! Warum habe ich dich nicht getötet? Warum habe ich keinen Schlussstrich gezogen? Klare Verhältnisse geschaffen? Warum? Warum? Warum? Er zuckte zusammen. Die Wände waren dünn. Links und rechts hockten die Kollegen. Ich muss Acht geben. Es ist 12 Uhr, hier ist die Stimme Israels. Mein Name ist Mordechai Priemann. Ich verlese jetzt die heutigen Suchanzeigen, die mir von der jüdischen Agentur... Tel Aviv, 3. Juni 1966. Galizien, Polen, sucht ihren jüngeren Bruder Jakob Rosenbaum, 36 Jahre alt. Das letzte Mal haben sie sich im Ghetto von Bielsko-Biała gesehen, im Juni 1942, vor dem letzten Transport nach Auschwitz. Dort wurde die Familie getrennt, die Männer von den Frauen, und Sarah Rosenbaum überlebte. Andere Überlebende haben ihr erzählt, dass ihr jüngerer Bruder ebenfalls überlebt hat, doch sie haben sich seitdem nicht mehr wiedergesehen. Lisa Kramer, geborene Eisenstein, ursprünglich aus Polen, nach dem Krieg aufgewachsen in Lübeck, Deutschland. Als Baby verlor sie ihre Mutter, Margarete Eisenstein. Der Vater, Tomasz Eisenstein, war zuvor von der SS ermordet worden. Lisa Kramer sucht nach Anna Safati, die sie als kleines Kind im Übergangslager Pöppendorf gemeinsam mit ihrer Großmutter, Martha Kramer, kennengelernt hat. Das sind die Anzeigen für heute. Die Gesuchten können sich bei uns oder direkt bei der Jüdischen Agentur für Israel melden. Der Kontakt zu den Suchenden wird auf Wunsch unverzüglich hergestellt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist jetzt 11:55. Hier ist die Stimme Israels. Mein Name ist Mordechai Priemann. München, Juli 1975. Warum in aller Welt willst du ihren Namen annehmen? Weil unser Name eine Lüge ist. Weil wir eigentlich Ranzner heißen. Eigentlich? Weißt du, was eigentlich los ist? Eigentlich bist du nur daran interessiert, noch eine Lüge draufzuschmieren. Eigentlich machst du dasselbe wie Fatih. Du änderst deinen Namen, damit er sauber wird. Aber er wird nicht sauber. Er bleibt genauso schmutzig, wie er war. Er bleibt der Name eines Mörders. Was hältst du denn nun davon, dass wir heiraten wollen? Hm? Du fragst mich, deine jüngere Schwester. Solltest du nicht wenigstens Mutti fragen? Ich will mit unseren Eltern nichts mehr zu tun haben. Und jetzt muss ich also meinen Segen aussprechen. Ich will doch nur wissen, was du davon hältst, Gudrun. Nicht viel. Willst du beweisen, dass Familie doch gut sein kann? Schau mich jetzt nicht so betreten an. Du wolltest meine Meinung, jetzt hast du sie. Aber ja, ich übernehme den vakanten Posten des Familienoberhaupts. Ja, ich komme zu eurer Hochzeit. Ja, ich feiere mit euch und ich wünsche mir, dass ihr glücklich werdet. Auch wenn es nichts nützt. Jaffa, den 11. Juni 1966. Liebe Oma, was für ein Tag. Ich muss versuchen, ihn genau aufzuschreiben, kein Detail auszulassen. Meine Gefühle überschlugen sich, als ich sie endlich traf. Anna. Herzlich willkommen, Lisa. Danke. Sag ruhig Anna zu mir. Das hast du damals auch getan. Sie führte mich ins Haus und bat mich in die Küche. Wir setzten uns an den Esstisch. Wenn Shimon dein Gesuch nicht im Radio gehört hätte, dann wärst du jetzt nicht hier. Wo ist er? Er wird kommen oder er wird nicht kommen. Anna Safati. Wir sahen einander an und lächelten, als wollten wir ausprobieren, wie das ist. Komisch, nicht wahr? Ich nickte. Ja, es war komisch. Aber das Komische daran war nicht, dass es stattfand. Das Komische war, dass es mir so vorkam, als wäre es das Natürlichste, was es gäbe. Eine Folge der Folge der Folge. Unendlich. Und auch dieses Treffen wäre irgendwann nichts als ein Knötchen in einem langen Faden. Doch jetzt saßen wir hier, im absoluten Hier und Jetzt, und wussten nichts über die Zukunft. Ich habe 5 Jahre später wieder ein Kind bekommen. Ich war kurz verwirrt. Doch dann begriff ich, 5 Jahre später. Was für ein Glück. Für Lana ist es ein Glück. Für mich war es wohl eher eine Notwendigkeit. Ich wagte es nicht, offene Fragen zu stellen. Doch sie musste es mir angesehen haben. Sie lächelte mich freundlich an. Du gefällst mir, Lisa. Du bist so, wie du bist. Du versteckst nichts, gibst nichts vor. Das ist schön. Wenn ich dich sehe, dann sehe ich mich, wie ich vielleicht einmal war. Aber vielleicht täusche ich mich. Ich war nie so wie du. Ich finde, du bist... Ach, du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Schönheit ist wie Kerzenlicht. Es lockt auch die Motten an. Ja, aber doch nur, wenn es dunkel ist. Sie sah mich intensiv mit ihren leuchtend grünen Augen an. Ich konnte ihren Blick nicht deuten. Plötzlich kam mir mein Satz naiv und dumm vor, als wäre ich ihr aus Gedankenlosigkeit zu nahe getreten. Ich wollte mich schon entschuldigen, aber sie kam mir zuvor. Du hast vollkommen recht. Anna, ich habe dich aus einem ganz bestimmten Grund gesucht. Sie nickte langsam. Sie sah mich an. Sie wartete. Dann sprach ich von Piotr, dessen Vornamen wir nur durch Anna kennen und der keinen Nachnamen hat. Aber vielleicht weiß sie ihn. Denn sie hat ihn doch damals mit Karl Treitz gesehen, nicht wahr? Auf diese Weise muss ich also meine Schuld begleichen. Es war, als hätte sie ein Selbstgespräch geführt. Und als ich sie fragte, was sie meinte, erwachte sie und sah mich an, als wäre sie diejenige, die von weit her gekommen ist. Wir können auch ein andermal reden. Nein. Wenn Shimon kommt, geht es nicht mehr. Und bald muss ich Lana aus der Schule abholen. Es muss jetzt sein. Welche Schuld? Ist das nicht offensichtlich, Lisa? Deine Großmutter hat mir das Leben gerettet. Sie hat mir das Leben gerettet und mir die Möglichkeit erhalten, noch ein Kind zu kriegen. Aber ich bin fortgegangen und habe mich nicht mehr bei ihr gemeldet. All die Jahre habe ich immer wieder an euch gedacht. Aber ich war so verstrickt in mein eigenes Leben, dass ich einfach nichts tat. Ich hätte nach Deutschland kommen können, jederzeit. Ich hätte mich um das Grab meiner Tochter kümmern können. Jetzt bist du gekommen. Ja. Shimon ist Josef Ranzners Sohn. Bitte was? Niemand weiß das, Lisa. Niemand. Versprich mir, dass das so bleibt. Versprich es mir. Und Shimon? Niemand. Hörst du? Niemand. Aber warum nicht? Die Wahrheit ist doch besser als... Shimon, denk, dass Peretz sein Vater ist. Was soll ich ihm stattdessen sagen? Dein Vater ist der Schlechter von Turzk und mein Vergewaltiger. Soll ich ihm das sagen? Aber es ist doch die Wahrheit. Nein! Es ist Wahnsinn. Und Shimon hat schon genug Probleme. Er ist kompliziert. Er und Peretz verstehen sich nicht gut. Ich komme schon lange nicht mehr an ihn heran. Aber vielleicht würde es ihm helfen zu wissen. Nein, auf keinen Fall. Es würde ihn vernichten. Versprich es mir, Lisa. Hier und jetzt. Versprich es. Anna. Anna, du hast es der Falschen erzählt. Der Falschen? Es tut mir leid, Anna. Du hättest es deinem Sohn sagen sollen. Er braucht die Wahrheit, um zu verstehen, woher er kommt. Aus demselben Grund bin ich zu dir gekommen. Ich wollte nichts über Shimons Vater erfahren. Das geht mich gar nichts an. Lisa, es tut mir leid. Du hast recht. Ich hätte dir nichts sagen sollen. Ich habe dich benutzt. Ja. Ja, das hast du wohl. Ich wollte mich erleichtern, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Es tut mir sehr leid. Bitte verzeih mir. Ja, Anna. Natürlich verzeih ich dir. Ich werde es bestimmt niemandem erzählen, Anna. Niemandem. Danke, Lisa. München, November 1975. Nach Heinrichs und Lenas Trauung erwartete sie draußen vor der Kirche ein feiner, unablässiger Regen. Als hätte Gott gesagt, mal sehen, wie stur ihr seid. Die unverheirateten Frauen nahmen ihre Schirme und stiegen die Treppe hinab. Alles Studentinnen aus Lenas Romanistikseminar. Sie drehten sich um und warteten, und als der Brautstrauß geflogen kam, vergaßen sie Regen und Schirme und sahen zu, dass sie ihn zu fassen bekamen. Beliebigkeit, da ist sie wieder. Gudrun sah sie in allem. Der Mitbewohner von Heinrich und Lena lächelte sie unablässig an. Wie hieß der nochmal? Keine Ahnung. Ach, beliebig. Gudrun hatte die anderen Mieter von Heinrichs und Lenas Wohngemeinschaft wahrgenommen wie Statisten in einem Film. Einzig dieser da war ihr irgendwie hängen geblieben. Hallo? Jetzt kam er näher. Hey, soll ich dich bis zum Restaurant mitnehmen? Ja, von mir aus. Ja sagen, lächeln, Treppe hinunter. Eine Ente, auch das noch. Komm, steig ein. Mein Dealer hatte so ein Citroën. Dein Dealer? So wie du aussiehst, war das nicht einmal ein Scherz. Wie sehe ich denn aus? Na, wie eine, die genau das meint, was sie sagt. Aha. Wie heißt du nochmal? Sag bloß, das weißt du nicht mehr, Kuchen. Ich heiße Ben. Und wenn die beiden da nächste Woche ausziehen, werden wir Zimmernachbarn sein. Also merkt ihr meinen Namen gefälligst. Zu Befehl, Herr Ben, irgendwas. Nachnamen sind Schall und Rauch. Schau dir meinen Bruder an, der heißt jetzt nicht mehr so, wie er eigentlich nie hieß, sondern nochmal anders. Wie meinst du denn das? Na, so wie ich sage. Ihr heißt doch Kruse mit Nachnamen, nicht wahr? Ich kenne euch von früher. Ihr habt zwei Häuser weiter gewohnt und Heinrich war in meiner Klasse. Ach so, davon hat er mir gar nichts gesagt. Wie klein die Welt doch ist. Wirklich viel hat dein Bruder nie geredet. Und das ist wahr. Er beobachtet lieber, mein kleiner Großer. Die Hochzeit. Was sollte Gudrun darüber sagen? Das Paar war der Mittelpunkt. Es tanzte den ersten Walzer. Gudrun zuckte mit den Schultern. Wenn schon katholisch, dann auch Brautstrauß. Und wenn schon Brautstrauß, dann auch Walzer. Da war sie schon ziemlich betrunken, denn der Wein schmeckte köstlich. Nicht wahr, Benny Zimmernachbar? Prost. Prost. Wie ist denn eigentlich dein richtiger Nachname, wenn ich fragen darf? Schwimmer. Was, in echt? Ja, war wohl zur Volksbelustigung gedacht, dass man unsere Familien einst in Deutschland diesen Namen gegeben hat. Rosenzweig, Knoblauchtrinker und eben Schwimmer halt. Das ist nicht dein Ernst, das musst du ändern lassen. Jaffa, 12. Juni 1966. Jemand machte die Tür auf und betrat schweren Schrittes ihr Zimmer. Lisa erwachte und sah einen großen Schatten, der sich auf ihr Bett fallen ließ und liegen blieb. Shimon roch nach Alkohol und Tabak. Er begann unverzüglich damit, seinen Rausch auszuschlafen. Tief und regelmäßig ging sein Atem. Er wird sich in der Tür geirrt haben. Sie stand auf und zog ihm die Schuhe aus. Dann zerrte sie ihn am Arm so nah an die Bettkante, dass auch sie selbst noch Platz zum Liegen hatte. Zögernd ließ sie sich neben ihm nieder. Sein Gesicht war ihr zugewandt. Das zunehmende Licht zeigte es ihr hell und dunkel. So lagen sie nebeneinander. Wie schön du geworden bist. Sie ergriff seine Hand und dachte an früher. An Schnee, an Wellblechhäuser, an Spiele, die sie gespielt hatten, ohne jemals miteinander zu sprechen. Lose Bilder, die vergessen gewesen waren und die nun durch den Raum in ihrem Inneren schwebten, leicht und unvergänglich. Sie schloss die Augen und schlief ein. Pullach, Mai 1976. Ranzner saß auf einem Stuhl und blickte in einen Raum, der ihm vage bekannt vorkam. Er entdeckte einen Mann auf der anderen Seite des vertrauten Schreibtisches, den er nur von Fotografien kannte. Dieser Mann hatte einen eckigen, großen Kopf mit kurzem, schwarz gefärbtem Haar. Seine Augen blickten jovial und undurchdringlich. Guten Tag, Herr Kruse. Mein Name ist Wesse. Wie geht es Ihnen? Ranzner wollte gut sagen, aber er schwieg und wiegte den Kopf. Wessel lächelte verbindlich. Ich muss gestehen, dass ich ein wenig überrascht war, als ich erfuhr, dass ein ehemaliger Obersturmbannführer der SS nach wie vor in unseren Diensten steht. Aber gut, ich habe fast 6.000 Mitarbeiter, da kann so etwas schon mal vorkommen. Er blickte Ranzner kurz an, als vergewissere er sich seiner Aufmerksamkeit. Sehen Sie, Herr Kruse, die Welt dort draußen hat sich verändert. Das begriff sogar mein Vorgänger irgendwann. Und deshalb begann er vor fast 10 Jahren, alle Mitarbeiter, die von der Vergangenheit belastet waren, nach und nach in den Ruhestand zu versetzen. Aber Sie scheint man vergessen zu haben. Obwohl Sie wahrlich nicht unbelastet sind, wie ich inzwischen erfahren habe. Ranzner wusste nicht, was er sagen sollte, also schwieg er. Wessel schien Ranzners Schweigen falsch zu verstehen. Schauen Sie, Kruse. Mein Vorgänger war ein brillanter, aber äußerst rückwärtsgewandter Mensch. Anstatt neue Leute auszubilden, bediente er sich der Alten. Er brauchte Know-how, wie der Engländer sagt. Und das gab es in Hülle und Fülle. Also griff er zu und fragte nicht lange. Der ehemalige Gestapo-Chef in Lyon, Klaus Barbie, der ehemalige Eichmann-Mitarbeiter Alois Brunner, der ehemalige Leiter der Geheimen Feldpolizei, Wilhelm Kriechbaum, der ehemalige Leiter des Judenreferats des Auswärtigen Amtes, Franz Rademacher, Der Erfinder der mobilen Gaswagen, Walter Rauf, der ehemalige Offizier im Einsatzkommando 9, der Einsatzgruppe B, Konrad Fiebig, der ehemalige Chef des Vorkommandos Moskau, der Einsatzgruppe B, Franz Alfred Six, der ehemalige SS-Obersturmführer Heinz Felfe. Er machte eine Pause und blickte Ranzner an, als erwarte er eine Reaktion. Anfang der 50er Jahre bestand fast ein Drittel seiner Mitarbeiter aus ehemaligen NSDAP-Mitgliedern. Ein kleiner Prozentsatz davon waren ehemalige SS, SD oder SA-Leute. Hochkarätige Leute, wenn Sie so wollen. Nun, stellen Sie sich Folgendes vor. Dieselbe Verteilung wies seinerzeit der Deutsche Bundestag auf. Ist das nicht interessant? Die Politik deckte Gehlen und seine Organisation, weil eine Hand die andere wäscht. Das ist Geschichte. Abgesehen davon, dass es immer schwieriger wird, die Personalpolitik meines Vorgängers zu rechtfertigen, haben sich diese Leute eher durch ihre Problematik als durch ihre Brillanz profiliert. Das mag für Sie nicht gelten, Herr Kruse. Ich maße mir da kein Urteil an. Aber der Feind kämpft heute mit ganz anderen Bandagen. Wenn schon ein Bundeskanzler zurücktreten muss, weil ein Ostspion es bis in die oberste politische Etage geschafft hat, dann müssen wir neue Wege gehen. Sonst droht uns die Finnlandisierung. Außerdem, seit die Sozialdemokraten an der Macht sind, hat sich die Zusammensetzung im Bundestag verändert. Mir bleibt deshalb nicht mehr, als Ihnen für lange, verdienstvolle Jahre zu danken und Ihnen einen Rat zu geben. Wenn Sie nicht Gefahr laufen wollen, doch noch von den Israelis oder von einem übereifrigen deutschen Gericht zur Verantwortung gezogen zu werden, sollten Sie ab sofort und bis zum Ende Ihres Lebens unauffällig bleiben. Er lächelte Ranzner an, als hätte er ihm ein wohlschmeckendes Rezept verraten. Dann drückte er auf einen Knopf seines Telefons. In Ranzners Rücken öffnete sich eine Tür. Herr Direktor? Eine junge Frau erschien. Fräulein Kupfer wird Ihnen die notwendigen Papiere zur Unterschrift geben. Anschließend werden Sie eine kleine Wohnung im Südosten der Stadt beziehen. Dort wird gerade eine hübsche Siedlung gebaut. Jemand wird Sie hinfahren. Wir haben Ihre Wohnung im Lehel aufgelöst. Ihre Rente ist ausreichend, wenn Sie vernünftig mit dem Geld umgehen. Sie werden Ihre jetzige Identität behalten. Wir gehen davon aus, dass sie nicht kompromittiert ist. Bitte. Suchen Sie Ihre Dienststelle nicht mehr auf. Auch nicht, um sich zu verabschieden. Das ist sicherer so. Er lächelte zufrieden. Dann fiel ihm noch etwas ein. Ach ja, und das hier? Ranzner erkannte sein Tagebuch. Werde ich einbehalten, damit es nicht in falsche Hände kommt. Ist nur zu Ihrem Schutz. Am besten, Sie schreiben nichts Persönliches mehr auf. Bitte? Er lächelte Ranzner jovial und undurchdringlich an. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Kruse. Leben Sie wohl. Er erhob sich, Ranzner begriff, dass er mitspielen musste und tat es ihm gleich. Sie gaben sich die Hand. Dann wies Wessel erneut auf die Sekretärin, doch diesmal war sein Arm ein Wegweiser. Ranzner gehorchte. Jaffa, 12. Juni 1966. Als Lisa am nächsten Morgen aufwachte, war Simon fort. Er hatte einen Zettel hinterlassen. Man sieht, dass er es nicht gewohnt ist, in lateinischer Schrift zu schreiben. Medusa? Hamaska Straße, heute Abend. Bitte komm. Das Medusa war eine dämmerige Bar im Norden der Innenstadt. Der kleine, rechteckige Saal war überfüllt. Leute in Lisas Alter oder ein paar Jahre älter. Lisa kämpfte sich bis zur Theke durch und bestellte ein Glas Wasser. Simone stand am vorderen Rand der Bühne. Er lächelt hierhin und dorthin, zwinkert jemand zu, zeigt auf jemand anderen. Dann entdeckte Simone sie endlich. Lisa winkte ihm, schüchtern. Augenblicklich machte er sich auf den Weg durch die tanzende Menge. Willkommen in meiner Heimat. Ich hoffe, sie gefällt dir. Lisa wusste nicht, was sie antworten sollte. Als ich heute Morgen aufwachte, hielt ich deine Hand. Ich weiß. Aber du schliefst doch. Ja, ich schlief. Warum bist du nach Israel gekommen, Lisa? Warum hast du meine Mutter gesucht? Lisa starrte ihn an. Sie wollte sagen... Weil ein SS-Kommandant einen Untergebenen hatte, der von einem Polen in den Tod geschickt worden ist. Der Kommandant war dein Vater. Und der Untergebene hieß Karl Treitz. Und der Pole hieß Piotr. Und der Tod war meine Mutter. Aber sie schluckte nur einmal tief und schwieg. Ich wollte euch wiedersehen. Als ich heute Morgen wach wurde, war das Erste, was ich sah, dein Gesicht. Ich dachte, ich bin tot. und vor mir liegt ein schlafender Engel. Er lächelte nicht, er sah ihr direkt in die Augen. Sie konnte ihren Blick nicht abwenden. Seine Augen sind weich und warm und vollkommen offen, wie die Augen eines Kindes. Er kam noch näher. Er nahm sie in den Arm. Sie ließ es geschehen. München, Juli 1976. Wir schaffen das, es ist mir egal, du bist nicht dein Vater. Nein. Und was meine Eltern denken, das interessiert mich nicht. Nein. Ich liebe dich, Gudrun Kruse, Nein. nicht deinen Nazi-Vater. Nein, es hat nichts damit zu tun, dass du Jude bist. Ich bin nicht mein Vater. Ich liebe dich. Und es ist mir vollkommen gleichgültig, welche Religion du hast oder zu welchem Volk du gehörst. Ich brauche einfach nur Zeit, um das alles zu verdauen. Was gibt's denn da zu verdauen? Wir lieben uns und damit basta. Sehr viel gibt es da zu verdauen, mein Lieber. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum ausgerechnet ein versteckter Jude sich in die Tochter eines versteckten Massenmörders verliebt? Warum ausgerechnet die Tochter des versteckten Massenmörders die Liebe des versteckten Juden erwidert? Das hatte sie nicht gesagt. Sie hatte es nicht gewagt. Und doch war es genau dies, was ihr zusetzte. Was ist Liebe? Warum tut Liebe solche Sachen? Ist das Zufall? Das kann kein Zufall sein. Jaffa, Januar 1967. Ja? Oma? Lisa, das ist aber eine schöne Überraschung. Wie geht es dir? Bist du nicht wütend, weil ich mich so lange nicht gemeldet habe? Aber nein, Kind. Du musst doch deine Sachen machen. Erzähl, wie geht es dir in Israel? Hast du dich schon entschieden? Willst du dort bleiben? Ach, Oma, es ist nicht so, wie du denkst. Wie ist es denn, Lisa? Geht es dir nicht gut? Oma, ich bin schwanger. Das ist doch wunderbar. Von Shimon. Von Shimon? Lisa... Das ist ja eine Neuigkeit. Was willst du denn jetzt machen? Ich will nach Hause. Natürlich. Komm nach Hause. Hast du Geld? Nein. Ich schick dir welches über die Botschaft. Ich habe mich schon erkundigt. Das geht. Du hast dich schon erkundigt? Für den Fall, dass dir das Geld ausgeht. Aber Lisa, mein Gott, wie ist es denn dazu gekommen? Ich liebe ihn, Oma. Mhm. Und er liebt mich auch. Aber er kann nicht. Es gibt etwas, das ist stärker als seine Liebe zu mir. Ich bin so unglücklich. Lisa, mein Schatz, du musst jetzt deinen klugen Kopf benutzen. Ich telefoniere gleich morgen mit der Botschaft. Oma, er ist so verloren. Er ist wie ein Drogensüchtiger. Er konsumiert alles. Gefühle, Alkohol, Zigaretten, harte Drogen. Er hat gar keine Grenzen. Und ich, Dummkopf, bin offenen Auges hineingerannt. Das hat doch nichts mit Dummheit zu tun, Lisa. Die Liebe kann man nicht steuern. Nein, wohl nicht. Hast du denn wenigstens etwas von Anna erfahren, das dir weiterhilft? Anna hat mir erzählt, dass Shimon der Sohn von einem SS-Mann ist. Ja. Josef Ranzner. Weiß Shimon das? Nein. Shimon glaubt, Peretz ist sein Vater. Ach, Lisa, wo bist du da nur hineingeraten? Oma, ich bin noch viel zu jung für ein Kind. Ich wollte frei sein. Ich wollte reisen, Dinge erleben. München, April 1975. Sie können gleich anfangen, wenn Sie wollen. Wollen Sie mich nicht überprüfen oder testen oder etwas Ähnliches? Ist alles längst geschehen. Deshalb haben wir Sie ja angeschrieben. Aber Sie wissen doch nichts über meine Fähigkeiten als, naja... Als Geheimdienstler. Nun machen Sie sich bloß keine falschen Vorstellungen. Sie sind nicht der einzige Verwandte, den wir einstellen. Im Moment tun wir das, um freie Planstellen nicht verfallen zu lassen. Denn wenn die Leute im Kanzleramt den Eindruck haben, dass der BND mehr als genug hat, streichen sie uns die Stellen. Und das mag der Präsident nicht. Das ist ein Scherz. Kein Scherz? Sie glauben ja nicht, wen wir hier alles haben. Friseusen, Verkäufer, Taxifahrer. Alles Verwandte von Leuten, die hier angestellt sind oder waren. Die meisten aus Bayern. Warum suchen Sie sich keine qualifizierten Kräfte? Zu aufwendig. Die müssten ja auch samt der Verwandtschaft überprüft werden. Bei Leuten wie Ihnen haben wir das schon erledigt. Und was muss ich tun? Sie bleiben bei mir in der Personalabteilung. Wir haben eine freie Planstelle, die vor Jahresende besetzt sein muss. Reiner Behördenkram, Sie werden gar nicht bemerken, dass Sie beim BND sind. Und die Bezahlung, deshalb sind Sie doch überhaupt hergekommen, nicht wahr? Ist auch nicht zu verachten. Eine Frage habe ich noch, Herr Scholz. Hier steht, Ihre Schwester Gudrun Kruse hatte, nun ja, eine problematische Jugend. Sie litt sehr unter der Vergangenheit unseres Vaters. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Agent V9245 fehlt in den Akten. Ich nehme an, die Einträge wurden entfernt, bevor ich diesen Posten letztes Jahr übernahm. Sind Sie auch ein Verwandter? Ein Neffe. Ich studiere, deshalb bin ich hier der Chef. Unser Vater war Mitläufer im Dritten Reich. Mitläufer? Dann müsste ja das ganze Land psychische Probleme haben. Naja. Also gut. Schwamm drüber, sie scheint sich ja gefangen zu haben, seit sie mit diesem Juden zusammen ist. Jude? Ach, das wussten Sie nicht. Die halten es geheim. Aber wir wissen so etwas natürlich. Tel Aviv, 15. Mai 1967. Simon beobachtete die beiden Ärzte, die links und rechts von seinem Bett standen. Ein älterer, kleinerer, grauerer, ein jüngerer, größerer, glatterer. Der hier kam vor einem Monat aus der Intensivstation. Herzversagen. Lag 3 Wochen im Koma. Ein Wunder, dass er wieder zurückgekommen ist. Warum? Hatte eine Überdosis Heroin. Aber das ist denen glatt entgangen. Aha. Das heißt, er hat einen kalten Opioidentzug gemacht. Im Koma. Und jetzt? Sie haben ihn zu uns abgeschoben, weil er zu toben begann, nachdem er wieder aufgewacht war. Was bekommt er? Diazepam. Wie reagiert er drauf? Er ist ruhig. Organisch alles in Ordnung? Körperlich ist er gesund. Gut. In Ordnung. Entlassen Sie ihn zur Monatsmitte. Geben Sie ihm eine Packung von diesem neuen Substitutionsmittel mit. Sie wissen schon. Er wird Entzugserscheinungen haben wegen der Absetzung der Sedativa. Der Junge nickte und zog einen Kugelschreiber aus der Brusttasche seines Kittels. 15. Mai 67, Methadon, 30er Packung. Dann sagte der junge Arzt zu ihm: Das Land befindet sich in der Mobilmachung, Herr Safati. Mit Ausnahme der arabischen Bevölkerung und Leuten wie Ihnen sind fast alle jungen Männer und Frauen damit beschäftigt, unser Land vor der Vernichtung durch unsere Feinde zu bewahren. Sie sollten sich schämen. Gehen Sie nach Hause. Als er am Haus seiner Eltern ankam, war es Abend. Sein Vater öffnete die Tür. Als er Simon sah, wandte er sich wortlos ab und ging ins Haus zurück. Simons Schwester Lana kam angerannt, ihr Gesicht strahlte. Doch bevor sie ihn erreichte, hielt Peretz sie fest und nahm sie auf den Arm. Simon. Anna kam dazu, sie sah ihren Sohn und ihre Tochter. Lass mich los! Ruhig, Lana. Lass sie los, Papa. Du bist nicht mein Sohn. Lana ist meine Tochter, aber du... Simon starrte seinen Vater an. Was er sah, war nicht die Wut, die er kannte. Er suchte die Augen seiner Mutter. Seine Mutter starrte Peretz an. Simon sah den Vorwurf der verratenen Komplizen in ihrem Gesicht. Ich will dich hier nie mehr sehen! Dann siehst du mich auch nicht mehr. Und Lana auch nicht. Das werden wir ja sehen. Peretz wandte sich ab und verschwand mit Lana in ihrem Kinderzimmer. Simon sah seine Mutter an. Ich wollte es dir schon lange sagen. Wer ist mein richtiger Vater? Ein Deutscher. Wer? Ein Deutscher. Ich habe es immer gewusst. Lübeck, 14. Juli 1968. Frau Kramer griff erst ein, als der junge Mann mit dem Skalpell kam, um Lisas Damm zu durchtrennen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie am Kopfende gesessen und Lisas Hand gehalten. Das Kind hat die letzte Drehung nicht vollzogen. Es ist ein Mondgucker. Mit dem Skalpell richten sie nur Schaden an. Dann wandte sie sich um, tastete Lisas Unterleib ab und begann an verschiedenen Stellen zu drücken und zu massieren und achtete nicht weiter auf den Arzt und die Krankenschwestern in der weißen Tracht des Lübecker Marienkrankenhauses, bis sie Tom Kramer auf die Welt geholfen hatte. Berlin, den 10. September 1971. Liebe Anna, Danke für das Päckchen. Tom hat sich sehr über das Auto gefreut. Es ist seit Wochen sein Lieblingsspielzeug. Ich habe ihm erzählt, dass sein Vater es ihm geschickt hat. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Bitte sag Shimon, dass sich an meiner Haltung nichts geändert hat. Wenn er Tom sehen will, muss er vorher von den Drogen weg sein. Es ist für mich nie um Deutschland oder Nicht-Deutschland gegangen. Das ist entweder ein hartnäckiges Missverständnis oder aber er hatte sich zurechtgelegt, um nichts an seinem Leben zu ändern. Ich liebe und vermisse ihn jeden Tag. Doch solange er sich nicht um unseren Sohn kümmern kann, muss ich das für uns beide tun. Wenn es sein muss, mein Leben lang. Es freut mich sehr, dass es dir wieder gut geht nach der Scheidung von Peretz. Natürlich bist du meine Schwiegermutter und wirst immer in meinem Herzen sein. Ganz gleich, was zwischen Shimon und mir geschieht. Deine Lisa. Berlin, 13. Juli 1972. Warum Antwerpen? Freunde überlassen uns die Wohnung. Ich dachte, wir sollten uns in einem neutralen Ort treffen. Gucken, wie wir so zurechtkommen. Es war bereits nach 9 Uhr abends, als Lisa und Tom mit dem Auto in Antwerpen eintrafen. Lisa, endlich! Shimon öffnete die Fahrertür. Aus dem Halbdunkel des Wagens leuchtete ihm Lisas Gesicht entgegen. Lisas Augen, Lisas Mund. Ohne nachzudenken, beugte er sich hinunter und küsste sie. Es gab kein Hindernis, keine Fremdheit, keinen Groll. Die Gegenwart spülte alles fort. Ich mache das. Vorsichtig hob er seinen schlafenden Sohn aus dem Wagen. Fühlte zum ersten Mal das Gewicht seines Kindes. Hallo, Tom. Und trug ihn ins Haus. Ich bin dein Vater. Ich bin müde. Was ist nur mit uns schiefgegangen? Es ist nicht allein unsere Schuld. Ich war drogenabhängig. Schau uns an. Beide von klein an auf der Flucht. Beide verwaist, beide auf der Suche nach etwas, das uns Halt gibt. Aber ich bin der Süchtige. Ich bin auch nicht so lang belogen worden. Ha. Und du wirst noch immer belogen. Was willst du damit sagen? Das soll dir deine Mutter sagen. Zwing mich nicht dazu, bitte. Meine Mutter hat es dir gesagt und nicht mir? Sie hat Angst um dich. Du weißt etwas über mich, das ich nicht weiß. Es ist nichts über dich, Shimon. Es ist... nur etwas über deine Eltern. Es tut mir leid, dass ich es schon weiß. Ich hab nicht darum gebeten, aber dann... Sag es mir. Aber bitte sei nicht ihr böse. Du musst sie verstehen. Sie hat nur so große bitte. Angst um dich. Bitte. Deine Mutter hat dir gesagt, dass dein Vater ein Deutscher ist und dass er tot ist, nicht wahr? Ja. Stimmt das etwa nicht? Doch, es stimmt. Und? Aber sie hat ihn nicht geliebt. Sie ist von ihm vergewaltigt worden. Was? Was sagst du da? Es tut mir leid, dass du es jetzt so erfährst. Aber wir müssen unsere Vergangenheit aufräumen, um unsere Gegenwart leben zu können. Shimon hörte, was Lisa sagte. Und er verstand auch, was es bedeutete. Er wusste, was er fühlen musste. Doch nichts. Nichts geschieht. Eine tödliche Stille breitete sich in ihm aus. Shimon, du musst es endlich verstehen. Was? Du bist du. Du bist nicht das, was zwischen deinen Eltern vorgefallen ist. Du hast doch gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Aber nicht so, Shimon, bitte. Du hast einen Sohn. Tja. Wenn du nicht für mich kämpfen kannst und nicht für dich selbst, dann kämpf für ihn. Wie kann einer, der im freien Fall ist, ein Kind halten? Shimon verließ ohne ein weiteres Wort das Zimmer. Er nahm nichts als sein Portemonnaie und den Reisepass mit. Petach Tikwa, Israel, 23. Juli 1972. Shimon stand vor der Hübnerstraße 7. Er rauchte noch eine Zigarette, dann drückte er auf den Klingelknopf über den Namen Anna Stirnweis. Shimon stieg die Treppe hinauf. Seine Mutter erwartete ihn schon am Treppenabsatz. Sie wirkt jünger. Die Trennung tut ihr gut. Ich habe dein Lieblingsessen gekocht. Zimmes mit Honig und Muskat. Dazu Hummus. Es gibt auch eine Käseplatte, Rotwein, alles, was du magst. Shimon blickte über den gedeckten Tisch, sah die glänzenden Möhrenstückchen auf den großen weißen Teller. Kichererbsenmus, geschnittene Paprika, Gurkenstücke, Tomaten. Er setzte sich und goss sich Wein ein. Seine Mutter nahm ihm gegenüber Platz. Ich bin so froh, dass du heil wieder zurück bist. Ich kann nicht erst essen und dann reden, Mama. Okay, dann reden wir sofort. Erzähl mir, wie es war, als der SS-Mann dich gefickt hat. Er blickte sie an, brutal, gnadenlos, abwartend. Anna erschrak mehr über seinen Gesichtsausdruck als über das Gesagte. Dein Selbstmitleid widert mich an, Shimon. Mit einer solchen Antwort hatte er nicht gerechnet. Er starrte seine Mutter an. Er fand kein eindeutiges Gefühl. Seine Wut war fort. Plötzlich fühlte er sich nackt. Es tut mir leid, Shimon, dass ich dir die Wahrheit so lange vorenthalten habe. Und vielleicht bist du deshalb auch so geworden. Aber irgendwann wird man erwachsen und man nimmt das Leben in die eigene Hand. Irgendwann sagt man sich, was soll's? Ich kann immer noch das Beste draus machen. Wundert es dich wirklich, dass ich dir die Wahrheit nicht gesagt habe? Sieh dir an, wo wir leben. Wärest du gerne in Israel aufgewachsen mit dem Bewusstsein, das Ergebnis einer Vergewaltigung zu sein? Einer Vergewaltigung durch einen SS-Mann? Wäre dir das lieber gewesen, Shimon? Solange du denkst, andere sind dafür verantwortlich, dass es dir nicht gut geht, wirst du nichts anderes sein als ein Egoist. Hörst du? Ein Egoist mit einem kleinen Herzen, der sein Leben wegwirft. So leicht machst du es dir. Du konntest nichts sagen und ich muss sehen, wie ich klarkomme. Mehr hast du nicht zu bieten, Mama. Du verlangst von mir, dass ich mich um meinen Sohn und um Lisa kümmere. Aber du selbst hast es nicht getan. Du hast dich nur um dich und um dein Geheimnis gedreht. Du hast mich Peretz untergeschoben in der Hoffnung, dass die Wahrheit einfach verschwindet. Und du nennst mich einen Egoisten. Ich bin vergewaltigt worden. Verstehst du das nicht? Von meinem Peiniger. Mein Leben war zu Ende, aber ich war einfach nicht tot. Ich war einfach nicht tot. Und zu allem Übel war ich auch noch schwanger. Zu allem Übel. So schön gesagt, Mama. Shimon, verstehst du denn nicht? Ich liebe dich. Für mich hast du nichts mit diesem Mann zu tun. Du bist mein Sohn, ganz gleich, wie es passiert ist. Doch ich war kaputt. Sie legte sich ihre Hand auf die Brust. Da drinnen war alles kaputt. Aber ich konnte nicht einfach liegen bleiben oder Drogen nehmen oder mich besaufen. Ich musste zusehen, dass ich mit dem Leben davon kam, Shimon. Und Peretz war mein Retter. Und er war auch dein Retter. Plötzlich gab es wieder eine Aussicht auf mehr als nur vergessen wollen und nicht können. Ich dachte, ich kann Peretz nicht so richtig lieben, weil ich erlebt hatte, was ich erlebt hatte. Ich dachte, wenn die Zeit vergeht, wird die Erinnerung verblassen. Und dann kann ich Peretz richtig lieben. Ich war so jung, Shimon, viel jünger als du jetzt bist. Glaub mir, Shimon, wenn ich es besser gewusst hätte, hätte ich es anders gemacht. Doch ich konnte nicht. Und als du auf der Welt warst, du warst so rein und unschuldig, so hübsch. Es war wie ein Wunder. Wie konnte aus diesem furchtbaren Erlebnis etwas wie du entstanden sein? Ich verstand es nicht, aber es gab mir Kraft, weiterzumachen. Du gabst mir Kraft, weiterzumachen, Shimon. Shimon schwieg. Er suchte in sich, aber es gab nichts, was er hätte sagen können. Er schenkte seiner Mutter und sich selbst Wein ein. Lass uns essen, Mama. Rückkehr nach Deutschland. Mai 1974. Shimon fuhr mit dem Zug von Frankfurt nach Berlin. Bei seiner Ankunft am Bahnhof Zoo spürte Shimon seine Angst fast körperlich. Er nahm ein Taxi und nannte ihre Adresse. 785. Während der Fahrt suchte er in sich einen Grund, doch noch zu fliehen. Aber er fand nichts als die Angst, sie könnte aufgehört haben, ihn zu lieben. An der Haustür suchte er nach ihrem Namen und drückte Shimon auf den Klingelknopf. Ja. Der linke Treppenaufgang im Vorderhaus. Er stieg die Treppen hinauf. In der halb geöffneten Tür erwartete ihn Lisa mit Tom an der Hand. Sein Sohn war schon in Pyjama. Hallo, und blinzelte ihn verschlafen an. Hallo Tom. Es freut mich, dass wir uns endlich wiedersehen. Komm, Papa. Ja. Tom führte ihn vorbei an seine Mutter tiefer in die Diele hinein. Doch Lisa hielt ihn zurück. Lisa. So standen sie voreinander und sahen sich an. Shimon sah, wie Lisas Lippen bebten. Er sah ihre Nasenflügel unmerklich zittern. Und sein Herz schlug plötzlich bis zum Hals. Dann umarmte ihn Lisa und Shimon vergaß seine Furcht. Der Anruf kam am 14. Juni 77, einen Monat vor Toms 9. Geburtstag. Sie waren alle zu Hause. Lisa, Shimon, Frau Kramer, Tom und aßen zu Abend. Esther Schwimmer, eine Studienfreundin von Lisa, war am Apparat. Lisa sprach eine Weile mit ihr, dann kehrte sie ins Wohnzimmer zurück und ließ sich mit einem tiefen Seufzen auf ihren Stuhl sinken. Was ist denn los? Du siehst aus, als hättest du eine Erscheinung gehabt. Josef Ranzner lebt in München. Was? Ben, der Sohn von Bekannten von mir, ist mit der Tochter zusammengekommen. Die hat ihm alles erzählt. Er lebt und arbeitet dort unter falschem Namen. Das heißt, sie ist dann meine... Ich muss Anna sofort. Auf keinen Fall. Warum denn nicht? Ich versteh's nicht, bitte erklär's mir. Sie ist darüber hinweg. Sie muss diesem Arschloch nicht nochmal begegnen. Aber du machst ja dasselbe mit ihr, was sie früher mit dir gemacht hat. Nee, das ist was anderes. Nein, Shimon, es ist genau dasselbe. Also, ich muss nach München fahren. Ich muss versuchen, etwas herauszufinden. Shimon, ich muss. Ja, gut. Ich bleibe dann hier und kümmere mich um Tom. Ja. Ja, wie du meinst. Lisa brach sofort nach München auf, um die vermeintliche Tochter von Josef Ranzner zu treffen. Hallo, Lisa. Ich bin Gudrun. Lisa ergriff ihre Hand. Shimons Halbschwester. Vielleicht. Gudrun spürte, wie Lisa sie beobachtete und warf ihr scheue Blicke zu. Wie ein Mensch ohne Haut wirkt sie. Ich war vorgestern bei meinem Bruder. Er lebt ganz in der Nähe unseres Vaters. Ich möchte, dass du mit ihm sprichst. Heinrich Scholz wirkte verunsichert, als seine Schwester zusammen mit Lisa vor seiner Tür stand. Er bat sie ins Wohnzimmer und sie setzten sich. So, was wollt ihr nun? Lisa hier ist aus Berlin gekommen, Heinrich. Weil sie hofft, dass unser Vater ihr bei der Suche nach ihren Eltern helfen kann. Waren deine Eltern... Juden? Ja, polnische Juden. Meine Mutter hieß Margarita und mein Vater Tomasz Eisenstein. Meine Mutter erschoss... Den Sturmbannführer Karl Treitz, ich weiß. Aber es gab einen Polen, der den Sturmbannführer zu ihr gelockt hat. Er hieß Piotr. Mehr weiß ich leider nicht. Vielleicht kann ihr Vater mir helfen. Vielleicht hat er ihn gekannt. Und... Wenn Sie die Informationen haben, die Sie brauchen, was dann? Dann werde ich versuchen, Piotr zu finden. Und mein Vater? Das ist nicht meine Sorge. Aber meine. Heinrich, ich werde Fati vor Gericht bringen. Und wenn ich ihn von der Polizei suchen lassen muss oder von Simon Wiesenthal. Und du kannst dieser Frau entweder jetzt helfen, damit sie vorher etwas über ihre Eltern erfährt, oder du lässt es sein. Du musst dich jetzt entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte du stehen willst. Gudrun. München-Neuperlach. 9. Juli 1977. Es läutete. Er ging wie immer im Dunkeln zum Spion. Als er auf den Gang hinausspähte, sah er eine Frau dort stehen, die ihn ansah, als könne sie von außen durch den Spion direkt in seine Augen schauen. Er fuhr zurück. Doch er musste erneut hindurchspähen, denn diese Frau hatte etwas ausgelöst, das nicht mehr zu bremsen war. Sie kann dich nicht sehen. Aber er war auch beim zweiten Mal überzeugt, dass sie es dennoch tat. Ohne dass er es bemerkte, formten seine Lippen lautlos ein Wort. Anna. Er schob die Kette auf der Schiene und drehte den Knopf des Sicherheitsschlosses zurück. Dann drückte er die Klinke herunter und öffnete vorsichtig die Tür. Anna sah Josef Ranzner ungerührt in die Augen. Sein Gesicht ist mit Falten übersät. Gebeugt steht er da. Er ist klein und schmächtig geworden. Anna überragte ihn fast um einen Kopf. Er steht da und blickt erwartungsvoll und zutraulich wie ein Kind. Keine Furcht, keine Schuld, kein schlechtes Gewissen, kein Trotz. Komm doch herein, Anna. Er wandte sich schwerfällig und mit kleinen Schritten halb um und bat sie mit einer Geste herein. Furcht blitzte in Anna auf wie ein grelles Licht, das sofort wieder erlosch. Was kann er mir schon tun? Die Wohnung war sauber und ordentlich, das Mobiliar schlicht, aber gepflegt. Auf dem Wohnzimmertisch lag ein Fernglas. Zwischen den Gardinen gab es einen breiten Spalt. Dahinter lag eine Brache. Hinter der Brache standen weitere Hochhäuser. Setz dich dahin, Anna. Er wies auf einen kleinen, braunen Kortsessel ohne Armlehnen. Anna setzte sich hinein. Ranzner blieb stehen. Er sah sie lange an. Sein Gesicht war friedlich. Alles wird gut. Ranzner setzte sich auf einen Stuhl ihr gegenüber. Der Tisch war nun zwischen ihnen. Ranzner saß höher als sie. Als Anna bewusst wurde, dass sie früher genau so vor ihm gesessen hatte, ging ein Frösteln durch sie hindurch. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich habe den Blutfleck weggewischt. Ja. Welchen Blutfleck? Vom Sturmbahnführer Karl Treitz. Der arme Karl Treitz. Ich habe ihn nie gefunden. Ja, die schwarze Sonne ist wohl mit dem Reich untergegangen. Was? Wir müssen Piotr suchen. Piotr? Den Polen, der den Sturmbahnführer in die Falle gelockt hat. Ach, den. Ja, ja. Den müssen wir suchen. Aber warum denn, Anna? Er weiß, wo der Sturmbahnführer ist. Wie soll er das wissen? Er ist doch nur ein Pole. Polen wissen gar nichts. Die sind dumm. Ja, die sind dumm, ich weiß. Sagst du das jetzt nur, damit ich zufrieden bin, Anna? Nein. Ich weiß, dass sie dumm sind. Woher denn? Der Piotr hat mir verraten, wo der Sturmbahnführer ist. Das kann nicht sein. Dann wüsstest du es ja. Ich habe es vergessen. Dann bist du also die Dumme. Ja. Jetzt willst du mir aber einen Bären aufbinden, Anna. Ich durchschaue dich. Mir kannst du nichts vormachen. Nein. Nein, Obersturmbahnführer. Nein, Obersturmbahnführer. Das ist schon besser, Anna. Vielleicht erinnern Sie sich ja einfach nicht mehr an den Nachnamen von Piotr und wollen deshalb nicht nach ihm suchen. Natürlich erinnere ich mich nicht mehr. Er war ja nur ein Polack. Ein Kaminski. Ich muss jetzt gehen, Herr Ranzner. Oh, wie schade. Vielleicht kommst du ja bald wieder. Dann unterhalten wir uns weiter. Es war so schön mit dir. Er gab ihr die Hand. Seine Hand ist weich und runzlig. Sein Händedruck schwach. Anna strebte der Tür entgegen. Ranzner folgte ihr. Erinnern Sie sich, dass Sie mich damals in Konin vergewaltigt haben, Herr Ranzner? Ranzner nickte und lächelte freundlich. Ja, ich muss bis heute daran denken. Wenn du unsere Kinder siehst, dann grüße sie von mir. Ich warte jeden Tag auf dich. Bis bald, Anna. Berlin-Dahlem, 2. September 1977. Im Hüttenweg 46 stand auf einer Wiese, umgeben von Tannen und Buchen, eine Kirchsynagoge der US-Armee. Ein weißes Gebäude, das man ohne den schlanken hohen Glockenturm auch für eine Turnhalle hätte halten können. Es war ein ungewöhnlich warmer Freitagmorgen, als Lisa Kramer Shimon Safati heiratete. Lisa trägt keine umgemodelte Gardine. Sie sitzt nicht in einem Trümmerfeld. Es ist nicht nasskalt. Nirgends patrouillieren Militärfahrzeuge. Nirgends warten Flüchtlinge auf ein Ziel für ihr gerettetes Leben. Wie bei mir damals. Anna musste während der Zeremonie unwillkürlich zu Peretz hinüberblicken. Ihre Augen trafen sich und sie bat ihn stumm um Vergebung. Am Ende siegt sie doch. Die Liebe. Königreich der Dämmerung. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Stephen Uli. Zweiter Teil: Eine neue Heimat. Es sprachen Frau Kramer, Hedi Kriegeskotte, Lisa Kramer, Alexandra Henkel, Shimon Safati, Moritz Pliquet, Erzählerin Lena Stolze, Anna Safati, Patricia Zielkowska, Erzählerin Barbara Nüsse, Peret Safati, Samuel Weiß, Erzähler Christoph Leszczynski, Obersturmbrandführer Ranzner alias Otto Kruse, Christian Riedl, Erzähler Stefan Hohnstein, sowie in weiteren Rollen Daniel Friedl, Bernd Gnann, Manuel Harder, Franziska Junge, Nadine Kettler, Antonia Labs, Wolfgang Pregler, Markus Scheumann und Samuel Stojanov. Ton und Technik: Andreas Völzing, Sonja Röder und Robert Müller. Regieassistenz: Konstanze Renner. Musik: Peter Keitzer. Hörspielbearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann. Produktion: Südwestrundfunk 2017. Dramaturgie: Andrea Oetzmann.